9. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sandra Schmidt. Lob des Winters von Johann Christian Günther. Verzeiht, ihr warmen Frühlingstage. Ihr seid zwar schön, doch nicht für mich. Der Sommer macht mir heiße Plage. Die Herbstluft ist veränderlich. Drum stimmt die Liebe mit mir ein. Der Winter soll mein Frühling sein. Der Winter zeigt an seinen Gaben die Schätze gütiger Natur. Er kann mit Most und Äpfeln laben. Er stärkt den Leib und hilft der Kur. Er bricht die Raserei der Pest und dient zu Amors Jubelfest. Der Knaster schmeckt bei kaltem Wetter noch halb so kräftig und so rein. Die Jagd ergetzt der Erden Götter und bringt im Schnee mehr Vorteil ein. Der freien Künste Ruhm und Preis erhebt sich durch den Winterfleiß. Die Zärtlichkeit der süßen Liebe erwählt vor andern diese Zeit. Der Zunder innerlicher Triebe verlacht des Frostes Grausamkeit. Das Morgenrot bricht später an, damit man länger küssen kann. Das Eis beweist den Hoffnungsspiegel, der viel entwirft und leicht zerfällt. Ich küsse den gefrorenen Riegel, der mir Amanden vorenthält, so oft mein Spiel ein Ständchen bringt und Said und Flöte schärfer klingt. Ich zieh den Mond- und Sternenschimmer dem angenehmsten Tage vor, da heb ich oft aus meinem Zimmer Haupt, Augen, Herz und Geist empor, da findet mein Verwundern kaum in diesem weiten Raume Raum. Euch, Brüder, hätt ich bald vergessen, euch, die ihr nebst der Deutschen treu mit mir viel Nächte durchgesessen, sagt, ob wo etwas Besseres sei, als hier bei Pfeifen und Kamin die Welt mitsamt den Grillen fliehen. Der Winter bleibt der Kern vom Jahre, im Winter bin ich munter dran. Der Winter ist ein Bild der Bahre und lehrt mich leben, weil ich kann. Ihr Spötter, redet mir nicht ein, der Winter soll mein Frühling sein. Ende von Lob des Winters.